Gesichter blickt im Ursprung der Welt. Ein geheimes Licht entzündet, das dich in der Gnade hält. Jedem Raum eine stille Zeremonie. Ist alles nur ein Traum?